1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, Freitemennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf Michael zum Beispiel. Michael ist der erste Anrufer, der ist 20. Hallo Michael. Ja. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Also ich würde gerne über meine Fetische reden. Ja. Und zwar, es geht darum, dass viele Leute mir sagen, dass ich komische Fetische habe. Sag ich mal. Ja. Also erzähl mal. Ich stehe schon zum Beispiel, also ich glaube, seit das angefangen hat mit meiner Sexualität, stehe ich halt tierisch auf Urin und so. Mhm. Also auf Natursekt quasi. So nennt man's. Genau. Ja. Und unter anderem auch halt auf Blut. Auf das Blut? Ist ein großer Fetisch von uns, ja. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, also Urin, auch. Das hört man ja schon, ist ja eine alte Jacke irgendwie. Das stimmt. Das haben ja viele Leute und. Aber Blut habe ich noch nie, habe ich so in dem Sinn noch. Doch, ich habe es doch schon mal gehört, ja. Ich habe es hier auch schon mal gehört. Da bin ich schon mal ein bisschen beruhigt. Ja, ich habe es ja schon mal ganz heftig gehört, fällt mir gerade ein. Ja? Ja, wo jemand, es ist ziemlich krass, im Blut badete, also im Schweineblut. Auch gemacht, genau. Und wie ist es bei dir? Erzähl du erst mal. Also wir haben uns, also die Geschichte mit dem Blut, da haben wir uns damals 3 Liter Rinderblut geholt, beim Schlachter direkt. Ja. Ich und meine Freundin haben dann halt das ganze Zimmer mit Abdeckplane ausgelegt. Ja. Und dann mit einem Sieb, einem Nudelsieb, einfach diesen Beutel unter die Decke gemacht und ihn angestochen, sodass das halt rausläuft. Und haben uns halt da dann auch drinnen gesuhlt, sag ich mal. Das ist ja unfassbar. Ja, ich mag das halt den Geruch und den Geschmack. Und. Aber warum nicht gleich im Bad? Das wäre doch hygienischer. Weil ich nur eine Dusche habe. Das war also aber eine Sauerei im Zimmer, oder? Ja, wir haben ja, Gott sei Dank, ich habe ja Abdeckplane gehabt vom Baumarkt. Und das ging eigentlich. Und dann habt ihr euch quasi unter Blut geduscht oder mit Blut geduscht. Ja, so kann man sagen. Genau. Da waren Löcher in dem Beutel, der hing an der, ganz genau, an der Decke. Und dann tropfte das halt langsam raus. Das heißt, du hast eine Freundin und die mag sowas auch. Ja, also die mochte das jetzt nicht so speziell, aber sie wollte es halt gerne mal ausprobieren. Sie ist da halt auch sehr offen und wird halt auch vieles gerne mal ausprobieren. Habe ich ihr das mal vorgeschlagen und so, weil sie halt so Blut von sich selbst auch mag. Oder das auch mag, wenn ich blute irgendwie. Ja. Und da habe ich gedacht, probieren wir es mal aus. Ja, was heißt, sie mag, wenn du blutest, was heißt das? Ja, also ich habe noch ein anderer Fetisch von mir, sind halt Nadeln im Rücken. Ja. Also mir halt Nadeln durch den Rücken und durch alles, durch die Brustwarzen. Ja. Wenn man die dann rauszieht, blutet das halt auch ein bisschen. Die leckt das halt auch gerne ab und man mag halt auch diesen Geschmack ein bisschen. Verstehe. Ja. Erzähl nur mal über diese Session da in eurem Zimmer. Was habt ihr denn gemacht, während das Blut oben aus der Decke tröpfelte? Wie erkläre ich das am besten? Wir haben uns quasi da genau darunter hingesetzt, in so einer Art Schneidersitz voreinander, haben uns halt geküsst. Ihr wart nackt? Wir waren nackt. Und ja, dann haben wir uns halt runtergesetzt, haben uns halt geküsst und das tropfte halt auf uns runter. Tropfte das langsam oder sehr schnell? Ging, ich sag mal, so ein Mittelding. Wir reden, um es nochmal klar zu machen, wir reden von Schweine- und Rinderblut, das ihr euch besorgt habt. Genau, Rinderblut, genau genommen. Rinderblut, okay. Ich war genug verwirrt von dem Schweineblut. Ach so, okay. Es war Rinderblut, so. Wir haben uns sagen lassen, das gerinnt nicht so schnell. Ja. So, und hat das dann für dich wirklich eine erotisierende und geil machende Wirkung? Also ich fand es auf jeden Fall sehr erotisch. Ich mochte das wirklich sehr gern, auch wenn es halt am Ende wirklich ziemlich krank aussah, sage ich mal. Das glaube ich. Wenn da jemand reingekommen wäre, die wären in Angst und Schrecken verfallen, hätten gedacht, Mord und Totschlag ist hier. Ja, wir haben das damals noch bei meiner Mama gemacht. Oh Gott, die Arme. Wo ich danach gewohnt habe. Und sie hat halt am Ende diese Folie gesehen mit dem ganzen Blut und hat mich dann halt gefragt, was das war. Und sie war halt ziemlich geschockt und daraufhin sagte sie auch, ich soll doch mal zu meinem Arzt gehen. Ach, du hast es ihr erklärt? Du hast die Wahrheit gesagt sogar? Ja, ich habe natürlich nicht die volle Wahrheit gesagt ins Detail. Ich habe ihr einfach gesagt, so, ja, wir haben es halt unter die Decke gemacht. Und ne? So, dich erregt es? Ja. Das heißt, ihr habt dann auch miteinander geschlafen? Wir haben dann auch miteinander geschlafen da drin. Habt euch in dem Blut gesuhlt? Ja, so kann man es sagen. Und deine Freundin wollte es ja nur mal mit dir ausprobieren. Was hat sie denn hinterher gesagt? Hat es ihr gefallen oder doch eher überhaupt nicht? Also ich sag mal so ein Mittelding halt einfach. Das war so eine Art zwischen gefallen und zwischen nicht gefallen. Also ihr war es eigentlich gleichgültig, sag ich mal. Sie fand es nicht schlimm, aber sie sagt auch nicht, dass sie es jetzt unbedingt jedes Mal machen muss. Also sie braucht es eigentlich für sich gar nicht. Sie braucht es nicht für sich. Das heißt, richtig erregend findet sie das nicht? Nee, gar nicht. Also dass sie da wirklich geil von wird, das hat sie nicht. Nun ist das bei Fetischen immer schwierig, das weiß ich, das zu erklären. Versuche es trotzdem. Versuche es uns, die wir im ersten Moment hier sagen würden, wie abartig, wie krank oder wie ekelhaft. Ja. Versuche uns zu erklären, warum dich das so anmacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde auch einfach die Materie, Blut so faszinierend irgendwie. Und vor allem einfach, es kommt halt aus dem Körper, das macht mich total an. Das ist halt auch das Ding wegen dem Urin und so. Oder hast du zu viel Vampirfilme gesehen? Nee, mag ich komischerweise überhaupt nicht. Ach so, ja. Also Vampir, der einzige Film war Blade, glaube ich, den ich gut fand. Ah, ja, ja. Aber auch nur, weil es da auch aus der Decke kam. So kam du auch mehr oder weniger auf die Idee. Ja. Ja, und ansonsten, ich den Geruch und den Geschmack von Blut mag ich total gerne, so ein bisschen dieses Eisenhaltige. Mhm. Kann man denn ganz unbedenklich, wenn du sagst, du hast dir das aus dem Schlachthof geholt? Ja. Frage 1, kriegt man das so ganz einfach? Kann man hingehen, ich will ein paar Liter Blut haben? Ich habe einen Freund, der hat da gearbeitet. Ach so, verstehe. Der hat da gerade seine Ausbildung gemacht und der hat halt seinen Chef gefragt, ob das okay wäre, weil wir das bräuchten für ihre Schule. Ja. Und dann haben wir es halt natürlich gekriegt. Ist das eigentlich ungefährlich, wenn man dieses Blut dann irgendwie in den Mund bekommt oder in die Genitalien? Kann da nichts passieren? Ich weiß es nicht. Nee, kann nicht, soweit ich weiß, weil das wird ja auch verwurstet in beispielsweise Blutwurst. Das ist ja dasselbe. Ja gut, aber da wird es ja nochmal gekocht oder geräuchert oder weiß ich was. Ja gut, das stimmt schon. Aber die haben uns gesagt, das ist nicht so schlimm. Ich meine, wir haben es jetzt auch nicht massenweise getrunken richtig, sondern halt mehr so von unserem Körper abgeleckt. Ja. So wie andere halt Schlagsahne drauf machen, sage ich mal. Was ja ein bisschen sympathischer ist. Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass das Menschenblut dich genauso interessiert. Auf jeden Fall. Das war auch mal eine Szene, da habe ich auch mit meiner Frau geschlafen. Ich habe mit meiner Freundin geschlafen. Mhm. Und dann hat sie angefangen zu bluten, weil ich halt einen großen Ring durch die Eichel habe. Mhm. Hat sie auch angefangen zu bluten und das fand ich schon total erotisch und hat sie dann halt angefangen zu lecken und sie fand das auch total toll. Ich finde das ganz bizarr und man kann das, glaube ich, auch, vielleicht kann das irgendein Sexualtherapeut erklären. Ja, ich habe mich schon in so einem Selbsthilfeforum angemeldet bei Frau Facker, aber die konnten mir auch nicht helfen. Ach so, das ist für dich ein Problem sogar? Nee, ja, also mir sagen halt viele, dass das ein Problem ist und da wollte ich wissen, ob das wirklich so ist. Dann habe ich mich halt bei der Seite da angemeldet und habe die gefragt, ob das so ist und... Aber die konnten mir halt auch keine richtige Antwort geben. Ach, weißt du, ich kann es ja gar nicht so richtig beantworten. Also, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ist, letztendlich wird das vielleicht ein Psychoanalytiker erklären können, wie so etwas entsteht. Das muss irgendwann in deinem Gehirn, deiner Psyche entstanden sein, die Lust daran und warum das so ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Das war vielleicht auch so eine Frage von mir, weil ich halt eine schwere Kindheit hatte, dass mein Vater immer meine Mutter verprügelt hat und mich verprügelt hat und so. Tja, vielleicht. Dass eventuell nicht. Von sowas kommen könnte. Also meine Maxime bei solchen Sachen, auch bei krasseren Fetischen, ist immer, solange du nicht drunter leidest und du keinem anderen Menschen in irgendeiner Weise Belästigung zufügst, ist das okay. Und wenn du sogar eine Freundin hast, die das mehr oder weniger auch lustvoll mitmacht und du auch keine Krankheit dir holen kannst, wie gesagt, das weiß ich nicht ganz genau, würde ich mich da mal ein bisschen genauer erkundigen. Ja. Aber natürlich muss man auch irgendwo die Grenzen sich setzen. Das heißt, du bist jetzt erst 20 Jahre alt, du machst schon krasse Sachen. Nicht, dass du irgendwann in 10, 15, 20 Jahren, wenn du 40 bist, noch abgedrehtere Dinge tust. Ja. Da muss man, glaube ich, schon ein Auge auf sich haben, dass die Sexualität da nicht einen zu sehr beherrscht und der Fetisch. Ja, da muss ich dann halt mal sehen. Hast du denn Spaß so an, ich sag mal, an dem klassischen normalen Sex auch? Oder muss überhaupt es, nicht. Überhaupt das nicht? Macht mich überhaupt nicht an, wenn ich jetzt so daran denke, so mit Licht aus und so. Und ein bisschen Kuscheln, Blümchensex und so ist gar nicht. Nee, ist nicht so mein Fall, weiß ich nicht. Aber du gehst ja schon in Richtung SM, Stichwort Nadel, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Das ist so, also eigentlich bin ich mehr der dominante Typ bei uns. Ja. Aber halt der Part mit den Nadeln, da bin ich halt doch schon, wenn man es so sieht, eher der devote Typ, weil meine Freundin das halt viel bei mir macht, weil ich halt auf diesen Schmerz stehe, wenn die Nadel reindringt und wieder raussticht. Sind das so Art Nadeln, wie man das bei der Akupunktur kennt, solche Art von Nadeln? Ja, ein bisschen dickere. Also es sind Piercing-Nadeln entweder. Mhm. Die haben so die Stärke von bis zu 2,2 Millimeter. Ja. Aber auch kleinere Nadeln bis runter so 0,9 Millimeter. Und wie viel lässt du dir dann in den Rücken stechen? Das ist immer verschieden. Also ich glaube, unser größtes waren knapp 30 Stück. 30 Stück. Ja. Aber auch das ist doch irre gefährlich. Die müssen doch komplett steril sein, die Nadeln. Die sind steril. Also ich bin gelernter Piercer. Ach so, da bist du. Also so mit sowas kenne ich mich aus. Und dann hast du diese sterilen Nadeln im Rücken. Wie viel steht da noch raus? Wie viel Zentimeter? kommt drauf an, wie lang die sind. Also verschiedene Dicken haben auch verschiedene Längen und da stehen immer so ja, bis 1 Zentimeter, 2 Zentimeter. Ach, mehr nicht. Ja, wenn wir kleine Nadeln haben, stecken sie ja komplett unter die Haut, wie bei einer Spritze, so ähnlich, nur nicht ganz so tief. Ich wollte gerade sagen, wenn man das zu tief sticht, kann man doch irgendwelche Verletzungen, gerade im Rücken ist es doch hochheikle Region mit Nerven, Strängen und weiß ich was alles. Ja, das stimmt. Und bist du dir sicher oder seid ihr da sicher, dass du da immer die richtige... Ja, ich sag mal, ich habe sie mehr oder weniger ausgebildet, ja. Deine Freundin? Ja, ja. Ich bin ja, wie gesagt, gelernter Piercer und dann habe ich ihr halt erklärt, worauf sie achten muss, wie sie es machen muss, mit Handschuhen alles. Und okay, so jetzt stell ich mir vor, du liegst da auf dem Bett, auch natürlich nackt und hast die ganzen Nadeln im Rücken. Hast du die Nadeln eigentlich auch im Po? Also nicht auf dem Po-Backen, meine ich jetzt so? Ja, manchmal, wir hatten es mal probiert, aber das mag ich nicht so. Also, ich habe da Tattoos und die Tätowierung tat mir schon weh. Verstehe, also hauptsächlich auf dem Rücken. Ja, okay. Also Rücken, Brust, die Brustwarzen haben wir gemacht. Durch die Wange habe ich mir mal welche gemacht. Okay, dann stelle ich mir vor, du sitzt und hast vorne Nadeln und hinten Nadeln. Ja. Und dann sitzt du da und was passiert dann? Manchmal machen wir ein paar Fotos, weil es halt auch teilweise sehr kunstvoll aussieht, weil wir da verschiedene Muster mitmachen und so. Ja, und dann ziehen wir sie wieder raus und dann widmen wir uns unserem Sex. Ach so, das ist quasi das Vorspiel für den Sex. Ja. Das heißt, während du die Nadeln im Körper hast, hast du keinen Bock auf Sex? Ja, Bock schon, aber das wäre zu gefährlich, wenn ich mich da dann bewege. Dann stechen die wieder tiefer rein, entweder oder woanders. Mhm. Das heißt, das ist so, das bringt dich richtig in Fahrt, wenn du die Dinger dann im Körper hast. Genau. Ja. Also, das mit dem Blut ist schon abgefahren. Also damals war die Geschichte so, das war auch jemand, der sich das aus dem Schlachthof geholt hatte. Ja. Ein junger Typ. Und der hat sich das in die Badewanne geschüttet und hat immer heftig und kräftig dann so eine Onanie-Session in der Badewanne mit dem Blut gemacht. Mhm. Ja, also du bist nicht alleine. Ja, du darfst schon mal anfangen. Ja. Also Michael, wie gesagt, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du darunter leidest und dass du irgendwie in eine sehr abartige Ecke wegdriftest, finde ich, ist das noch okay. Aber du musst es im Auge behalten. Und wenn das zu krass wird, dann wäre eine Sexualberatung, eine Sexualtherapie sicher nicht schlecht. Ja, gut. Da muss ich aber mal gucken, bezahlt mir sowas die Krankenkasse, oder? Weiß ich nicht. Könnte sein, wenn es wirklich als pathologisch, als krankhaft gilt, könnte ich mir das gut vorstellen, ja. Ja? Ja. Ja. Ich kann aber dir nochmal meinen Psychologen geben, der kann dir da genaue Auskunft erteilen. Ja, das können wir machen. Okay, ja. Der heißt Peter heute Nacht und der ruft dich gleich an, du legst bitte auf. Ja, können wir machen. Darf ich noch ein paar Leute grüßen? Ach Michael, lieber nicht. Dann grüßen alle und dann ist das immer ein bisschen langweilig für die anderen Zuschauer und Zuhörer. Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke. Trotzdem, Michael, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Ute ist hier. Ute ist 48. Hallo Ute. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, habe gestern schon angerufen. Mein Thema ist Gewalt, habe Gewalt kennengelernt. Ja, wir hatten ja gestern das Thema schockierende Gewalt, ne? Ja, richtig. Mhm. Und habe auch Gewalt ausgeübt. Ne? Ah. Aus dem Grunde, ich bin schon als Kind immer geschlagen worden von meinem Vater. Mhm. Und wie meine Mutter sich von meinem Vater trennte, lebten wir Kinder dann bei meiner Mutter. Mhm. Und meine Mutter lernte dann, ich war damals 21, lernte einen anderen Mann kennen. Sie war vorher 7 Jahre alleine und der brach sie um. Der was? Der hat sie umgebracht. Hat sie umgebracht? Umgebracht, ja. Sie waren 7 Monate zusammen und das war ein Psychopath gewesen. Der hatte schon einen Menschen auf dem Gewissen gehabt und das wusste aber keiner. Das kam erst hinterher auf den Gerichtstermin raus. Wie hat dieser Mann deine Mutter umgebracht? Er hat sie geschlagen und dann anschließend totgetreten. Vorm Kopf. Hast du das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Meine Geschwister, ich habe 5 Minuten, 10 Minuten entfernt gewohnt. Und meine Geschwister kamen dann barfuß zu mir gelaufen und sagten, Ute, der Oswald schlägt die Mama tot. Also meine anderen Geschwister, die noch minderjährig waren. Mhm. Und meine Mutter blieb dann auch über 3 Monate im künstlichen Koma. Das heißt, also blieb im Koma. Ja, das heißt, sie war nicht sofort verstorben. Nein, aber der Arzt sagte, wäre besser, wenn sie stirbt, weil sie sonst sowieso in eine geschlossene Anstalt kommen würde. Ich muss mal was fragen, weil ich es gerade nicht richtig verstanden habe. Als das passiert ist, da warst du wie alt? 21. 21, mhm. Ja, und dann ging es ja los mit den Kindern. Wohin die Kinder? Dann habe ich die Kinder zu mir genommen. Und habe auch. Also die Kinder heißt die Geschwister? Die Geschwister, ja, waren ja noch drei Minderjährige. Ja, wir waren ja zu fünft. Ich habe ja noch einen älteren Bruder. Mhm. Und der hat sich von den Kindern nichts angenommen. Und dann habe ich die Kinder genommen. Und dann auf einmal nach einem Jahr kam mein Vater an. Und weil es ja um Halbwaisenrente ging und alles, dann wollte er die Kinder haben. Ja, nur dann musste ich ihm auch die Kinder übergeben. Und zu der Zeit war ich aber auch mit jemandem zusammen, der mich auch immer geschlagen hatte. Und nach der Beerdigung habe ich mich dann von meinem Mann, also von meinem Verlobten getrennt. Also ich fasse mal zusammen, du hast vorher von deinem leiblichen Vater in der Kindheit auch schwere Gewalt erfahren. Sehr schwere. Also ich habe für alles, was meine Geschwister angestellt haben, habe ich Schläge für bekommen. Was war das Schlimmste, an was du dich erinnerst? Das Schlimmste war, wo ich mich in der Hose gemacht habe, weil er mich so mit der Hundeleine ausgepeitscht hatte. Hm. Und da habe ich mich, also auf Deutsch gesagt, bepinkelt und auch Kot und alles gemacht. Ne? Ja. Und da habe ich mich im Kornfeld versteckt und habe auf meine Mutter gewartet. Weil meine Mutter war zu der Zeit auch berufstätig, wir haben eine Firma gehabt. Und dann hat meine Mutter mich dann hinterm Ofen versteckt. Und mein Vater hat mich dann gesucht mit den Hunden. Hm. Und jetzt hat er vermutet, ich wäre im Kanal gesprungen, vor Angst. Ja. Weil die Hunde auch da reingesprungen sind, hat er gedacht, ich hätte Selbstmord gemacht. Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall, das war ja alles vorher und dann hinterher lernte ich ja mit 17. Aber er hat dich dann nicht erwischt sofort? Nein, meine Mutter hat mich dann hinterm Ofen versteckt. Ja, ja, und dann hat meine Mutter sich ja vor ihm gestellt, wie ich dann hinterm Ofen vorkommen sollte. Und dann hat meine Mutter dann Schläge von meinem Vater bekommen. Aber immerhin, deine Mama hat sich vor dich gestellt. Ja, auf jeden Fall. Also schlimme Sachen in der Kindheit erfahren. Dann hat der Stiefvater die eigene Mutter umgebracht, was ja auch unfassbar ist, unfassbar schlimm für ein Kind ist. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du auch zur Täterin geworden bist. Ja. Wo, wann, bei wem? Ich habe mich ja dann anschließend von meinem Verlobten mit 21 getrennt. Ja. Dann habe ich jemanden kennengelernt, wo ich mich geborgen gefühlt hatte. Mhm. Der hat alles für mich getan. Also ich habe mich so geborgen gefühlt. Ich kannte da auch keine Schläge mehr, so dass ich auch erstmal wieder zu mir kommen konnte. Mhm. Ja, und Gottes Willen, leider verstarb er. Er ist tödlich verunglückt mit einem LKW. Und das zieht sich aber ein großes Unglück durch dein Leben. Ja. Die Mutter ermordet, der neue Partner verunglückt tödlich. Ja, also der war auch erst 47. Und ich war zu der Zeit 29. Wann wurdest du zur Täterin? Ich wurde zur Täterin, wie ich geheiratet habe, mit 30. Also einen neuen Mann dann wieder? Dann einen neuen Mann, also mit, wann habe ich geheiratet? Mit 32, 92, 93 habe ich dann geheiratet. Ja. Und was hast du da gemacht? Was ist geschehen? Und da habe ich dann auch nur Gewalt kennengelernt, im betrunkenen Zustand, ne? Und dass er mich ausgesperrt hat im Winter und was nicht alles. Und ach, das ist alles so eine lange Geschichte. Aber was hast du gemacht, war meine Frage. Dann zum Schluss, wo ich wirklich nicht mehr konnte, wo ich ausgerastet bin, da habe ich auch was getrunken. Und da hat er meine Mutter beleidigt. Die verstorbene Mutter? Meine verstorbene Mutter. Und das war so ein hartes Wort, was er von sich gegeben hatte, zumal er meine Mutter nicht kannte. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, meine Mutter wäre eine Hure gewesen und was nicht alles. Was hast du da gemacht? Da habe ich irgendwie rot gesehen, da bin ich in die Küche gegangen, habe zwei Messer rausgenommen und bin im Schlafzimmer reingegangen. Er stand dann vor mir und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall waren die Messer auf einmal bei ihm im Körper. Ach du Jürgen. Ja. Und Im Bauchbereich? Im Bauchbereich, ja. Und ich habe die Leber getroffen. Ach du Jürgen. Ja, ich habe gedacht, ich hätte nur einmal gestochen gehabt. Aber wie das hinterher rauskam, habe ich dreimal zugestochen. Ist der Mann verstorben? Nein, nein, er lag drei Monate im künstlichen Koma. Ja. Haben die den gehalten? Bist du im Gefängnis gewesen deshalb? Ich war nur einen Tag im Gefängnis und dann kam ich wieder frei. Und wie mein Mann dann aus dem Koma erwachte, gab es ja einen Gerichtstermin. Mhm. Und dann habe ich dann 18 Monate auf 3 Jahre Bewährung bekommen. Also nicht im Gefängnis. Hast du irgendwann dann nochmal mit deinem Partner geredet? Ja, ich habe ihn ja wieder gesund gepflegt. Ach, du hast ihn wieder gesund gepflegt? Ja, ich habe ihn wieder gesund gepflegt. Das heißt, er wollte mit dir weiter Kontakt dann haben? Ja, sicher. Ist er dann wieder richtig gesund geworden? Ja, ja, sicher. Er hat dir das also vergeben? Er hat mir das vergeben. Das ist ja Wahnsinn. Du hättest ihn ja um ein Haar, hättest du ihm das Leben genommen. Ja, sicher. Und obwohl ich ausgezogen bin, aber er stand immer wieder vor meiner Tür, sodass ich die Kündigung gekriegt habe, weil er da so einen Krach gemacht hatte. Und ich bin da gerade neu eingezogen und dann 2 Monate später konnte ich auch wieder ausziehen. Kannst du dir das erklären, dass er, obwohl du ihm sowas Schlimmes angetan hast, dass er dann wieder zurück zu dir gekommen ist? Ja, ich weiß nicht. Er liegt mich irgendwie abgöttisch. Wie lange liegt das Ganze jetzt zurück? Das liegt jetzt 10 Jahre zurück. Bist du mit dem Mann immer noch zusammen? Ja, immer noch. Ach, immer noch? Ja. Bist du denn seitdem nochmal irgendwann ausgerastet? Nein, nein, nicht mehr. Ich habe 2004 die Scheidung eingereicht, wie er wieder vollkommen gesund war. Ja. Habe ich die Scheidung eingereicht, sodass wir geschieden sind. Aber ihr lebt zusammen. Und wir leben wie Bruder und Schwester. Warum habt ihr dann überhaupt euch scheiden lassen, wenn ihr doch zusammen wohnt? Ja, weil ich mit ihm so keinen körperlichen Kontakt mehr haben möchte. Und das akzeptiert er auch? Das akzeptiert er auch, ja. Ihr seid also eine gute Freunde sozusagen. Gute Freunde, ich sage wie Bruder und Schwester. Was hast du denn dann, Ute, damals über dich so gedacht, dass du zu so etwas fähig warst? Ich war vollkommen entsetzt gewesen. Ja. Ich war entsetzt, ich wusste überhaupt gar nicht, dass ich für so etwas fähig gewesen bin, ja, weil ich ja durch so etwas meine Mutter verloren habe. Genau, in andere Konstellation, ganz genau. Richtig, ja, und ja, ich hätte ja praktisch, er hätte ja sterben können, dann hätte ich ja praktisch das Gleiche getan, was dieser Psychopath meiner Mutter angetan hat. Und du hättest dein Leben lang die Gewissenslast gehabt. Ja, die Gewissensbisse habe ich heute noch. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Die habe ich heute noch. Aber er ist wirklich, so wie du gerade sagtest, komplett wiederhergestellt. Aber sind keine Er hat nur, weil die den zu wenig da gelagert haben, hat er im rechten Arm, also kann er den Arm nicht ganz hochheben. Mhm. Nee, das ist aber nicht meine Schuld. Aber so ist er wieder vollkommen hergerichtet. Mhm. Hast du das irgendwann psychologisch mal betreuen lassen oder bist du selbst damit? Seit meinem 21. Lebensjahr bin ich in psychologische Behandlung bei den Dr. G. Bauer hier in Bottrop. Aufgrund der vielen schlimmen Ereignisse der Vergangenheit? Ja, richtig. Mhm. Ne, weil ich bin ja psychisch, bin depressiv, ich bin alles. Mhm. Und der Dr. G. Bauer sagt ja auch, also ich bin eine laufende Zeitbombe. Ja, ne? Aber du fühlst dich ja in guten Händen. Ja, und zumal weil mir jetzt, wo ich geschieden war, passierte mir, dass ich auf einmal Massenbandscheibenvorfall bekam und heute noch damit zugange bin, sodass ich jetzt nächste Woche die 9. Operation wieder über mich ergehen lassen muss. Also gut, ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das so offen erzählt hast. Da gehört ja auch ein bisschen Mut für. Ja, Domian, ich habe heute noch Gewissensbisse. Glaube ich. Also ich fühle mich für diesen Mann irgendwie... Verpflichtet. Verpflichtet. Ja, verstehe. Ne? Denn da ist irgendwie noch was bei mir drin, wo ich mich noch verpflichtet fühle für ihn. Dann, wenn du sagst, ihr habt auch ein gutes freundschaftliches Verhältnis, dann kannst du dem diese Verpflichtung ja auch nachgehen und nachkommen. Dann richtig, ist es ja auch gut. Richtig. So. Ne? Gut, jetzt wünsche ich dir für deine Operation nächste Woche alles Gute. Ja, danke. Damit das Gute über die Bühne geht und grüß mir deinen Freund sehr herzlich und alles Gute wünsche ich dir. Recht vielen Dank, Domian, dass du ein offenes Ohr für mich hast. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Alles Liebe, Ute. Dankeschön, Tschüss. Domian. Tschüss. 1.24 Uhr und um diese Zeit begrüße ich herzlich den Hans. Hans ist 41. Guten Morgen, Hans. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja. Hallo Hans. Ja. Über was reden wir beide? Ja, es geht darum, meine Frau hat den Putzwahn. Deine Frau hat den Putzwahn? Ja. Das ist weniger lustig, ne? Das ist eine Qual für jeden Mann, der eigentlich, also ich muss dazu sagen, dass ich selbst ein ordentlicher Mensch bin. Mhm. Also ich... Hat sie einen Putzwahn oder ist sie zwanghaft, würdest du sagen, das ist eine Zwangserkrankung? Ja, also das ist meine Frau und ich bin ja kein Außenstehender, wo ich jetzt sage, sie ist irgendwie, dass es irgendwie kranker ist. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, ein paar Fakten. Wie lange seid ihr verheiratet? 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie lange hat sie das schon? Also seit ich sie kenne, aber es nimmt stetig zu. Und beschreib das mal ein bisschen, wie zeigt sich das? Ja, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme, komme abends heim und dann heißt es sofort Schuhe aus, in so einem militärischen Befehlston. Mhm. Und ich meine, das lasse ich ja über mich hier gehen, das ist ja nicht das Schlimmste. Was habt ihr für Böden zu Hause? Das ist einmal Laminat und Fliesen, eine Küche und ein Bad. Also kann man gut wischen, wenn man ein bisschen Dreck hat. Kann man sehr gut wischen, richtig, ganz genau. Aber zum Beispiel, ich gehe auf Toilette und da wird gleich nachspioniert. Toilettenkontrolle, das heißt Deckel, könnte was drauf sein. Mhm. Dann in der Toilette, also im Becken, hängen 4 von diesen Duftreinigungsdingern, also auf jeder Seite 2. Schrecklichen Dinger, sage ich manchmal zu ihr, ich kann mein Geschäft gar nicht richtig erledigen. Mhm. Dann musst du ja schon wirklich zielen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann geht's dann los. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, das muss alles sauber sein. Das sind Milliarden von Bakterien in der Kloschüssel und die müssen tagtäglich vernichtet werden. Desinfiziert sie auch mit einem speziellen Mittel? Ja, ganz, ganz fürchterlich, ganz strenge Reinigungsmittel. Mhm. Das ist gesundheitsschädlich. Wie ist es in der Badewanne und im Waschbecken? Im Waschbecken, wenn da ein Haar liegt, hängt der Rausschicken schief. Ne? Mhm. Also beim Rasieren muss ich aufpassen, dass das nachher wieder alles glänzt. Und wenn man macht es ja automatisch weg, ist ja logisch. Jeder Mann, der wo sich rasiert, diese Stoppelhaare, das ist ja grauenhaft, das macht man da automatisch nachher wieder weg. Ja. Aber dann wird dann kontrolliert. Und zwar akribisch kontrolliert mit der Lupe. Fakt, also die bringt jetzt keine Lupe mit ins Bad, aber da wird da richtig, sie hat eine Brille auf und da wird da geguckt. Sie geht ganz nah dran und guckt in die Ecke. Und wie ist das denn, wie ich gerade sagte, in der Badewanne oder in der Dusche, wenn du dich gewaschen hast? In der Badewanne, wenn ich mich geduscht habe, muss ich natürlich nachspülen. Also, und auch nachpolieren? Nach abreiben. Sie legt mir dann 2 Lappen hin, einmal feucht abreiben, dann nochmal trocken nachreiben. Ja. Und jeden Samstag wird dann dieser Abfluss, dieser Deckel aufgeschraubt. Also muss ich dabei sein, weil die meistens den nicht so aufkriegt. Mhm. Und dann wird dann alles unten rausgeholt. Ne? Mhm. Wie ist es in der Küche? In der Küche ist es ganz schlimm. Also wenn du dir vorstellst, du brätst dir mal was oder so, dann steht die hinten dran. Die steht hinten dran, also mit Reinigungstücher, mit Küchenrollen. Achso, legt sie mir aus um die Pfanne zum Beispiel. Um die Pfanne legt sie so 4, 5 Küchentücher hin. Achso, damit das da nicht raufspritzt auf. Ja, richtig, ganz genau. Und wenn ich sie dann mal, wenn ich ihr mal was Schönes koche oder so, die achtet ja gar nicht drauf, was ich mache oder was ich koche, sondern du pass mal auf, Mäuschen, da könnt ihr auch noch was hinspritzen. Weißt du überhaupt, dass das näher vielleicht gar nicht mehr so gut abgeht oder wir übersehen was? Und wie ist es im Schlafzimmer? Ja, Schlafzimmer, das ist jetzt kein Witz, alle Monate werden entweder die Matratzen gereinigt oder sie bestellt einfach eine neue. Ne? Kann nicht alle Monate eine neue Matratze bestellen? Ja, sie hatte das Problem oder diese Milbenphobie, Phobie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Milbenphobie gibt. Ja, glaube ich schon. Sie hat mal irgendwas gelesen, das ist auch Allergien auslöst. Ja, und kann sein, ja. Und da wechselt oder rein lässt die Matratzen reinigen von der Firma. Ja. Die kommt dann, wie gesagt, einmal im Monat oder alle 2 Monate, kommt da jemand mit so einem Spezialsauger Und dann werden die Teile gereinigt. Ja. Ist deine Frau berufstätig? Die ist nicht berufstätig. Nicht. Und Kinder habt ihr auch keine? Keine. Also keine. Sie hat ein Kind aus erster Ehe. Wie alt ist das? Die Tochter, eine Tochter, 28. Ja. Achso, die ist dann schon längst raus. Die ist schon längst raus. Sag mal, wie hält man denn das aus? Wie hältst du das als Typ, als Mann, als Ehemann aus? Ich will mal so sagen, in der Wohnung grauenhaft. Also im Sommer geht's, weil da ist man im Garten. Ja gut, aber da darfst du auch kein Gras halt mit reinbringen in die Wohnung. Ja, also im Garten ist es nicht so wild, obwohl die ja auch akribisch im Garten hinterher ist. Wir haben das letzte Mal diese Büsche geschnitten und unter diesen Büchen, die Blätter, die da abgefallen sind, musste jedes Blatt raus. Ja. Ist die denn mit sich selbst auch so extrem reinlich, dass sie sich 10-mal am Tag die Hände wäscht und duscht? Nee, das komischerweise nicht. Ich kenne ja diese Waschzwänge, ne, was du da meinst. Das hat sie nicht. Das hat sie komischerweise nicht. Ganz anderes Thema. Habt ihr Sex miteinander? Ja, in letzter Zeit gar nicht. Wie kommt das? Ja, gut, das ist eine schwierige Frage. Wie kommt das? Willst du nicht oder will sie nicht? Doch schon. Du willst? Auf jeden Fall. Wir wollen eigentlich beide, aber da geht es dann wieder los. Matratzen sind frisch gereinigt. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber dieses Problem ist ja nicht nur in letzter Zeit ein Problem. Das muss ja schon immer ein Problem gewesen sein mit der Matratze, dass die dann vielleicht eventuell bekleckert werden könnte oder weiß ich was. Ja, damals hatten wir noch so Spezialmatten, wo sie da, aber die will sie jetzt auch nicht mehr im Bett haben, wo sie so immer drüber gelegt hat. Das waren so eine Art. Ach, das ist ja so krass. Solche Matten. So Gummimatten. Immer, wir holen jetzt die 6-Matte raus, ne? Wusste ich, oder wenn die 6-Matte im Bett lag, wusste ich, jetzt geht's wieder los, ne? Also jetzt ist nochmal. Und jetzt die 6-Matte nicht im Bett und jetzt geht's die auch. Die ist schon lange, die existiert nicht mehr im Schlafzimmer. Nochmal gefragt, wie hältst du das aus mit der Frau? Da würde ich wahnsinnig, ich würde irgendwann platzen. Ja gut, wenn man jemanden liebt, ne? Wie hält man das aus, wenn man jemanden liebt? Ja, aber kratzt das nicht... Es gibt Frauen, die lieben Mörder, es gibt Frauen, die es gibt die... Ist es. Kratzt denn sowas nicht die Liebe auch an? Doch schon. Ihr streitet doch bestimmt auch darüber, oder? Ja, klar. Ja. Also gestritten wird ständig. Und es gibt immer einen Grund, weil... Ich sag dir. Zeit, wo die Spinnen reinkommen. Das ist ganz schlimm. Ja. Sie hat ja auch eine Spinnenphobie. Und da muss ich dann wieder als Mann, da muss ich die alle da entfernen. Egal, wo die sitzen und hinterm Bett. Ja. Ich finde, so wie du das schilderst, das ist krankhaft. Ja. Das ist krankhaft. Aha. Aber sie sagt, das ist alles Quatsch. Sie will hier sauber. Das ist immer der Standardspruch. Ich möchte hier sauber haben. Ist denn so euer Normal? Also euer ganzes Leben... zumindest zu Hause, ist ja geprägt davon, was du gerade erzählt hast. Mhm. Euer gesamter Alltag. Bleibt denn da auch noch ein Zwischenraum für Zärtlichkeiten, für schöne Stunden, für entspannte Stunden? Gibt's das? Das gibt's auf alle Fälle. Und das will ich dir jetzt sagen, wo das stattfindet. Meistens im Urlaub oder am Wochenende. Sie möchte am Wochenende entweder übernachten wir da in Hotels oder so, wo sie mal richtig entspannen will. Ach, da ist sie nicht so drauf. Da ist sie überhaupt nicht drauf. Oder Wellness und so ein Kram. Das macht sie unheimlich gern. Und da entspannt sie dann. Aber alles, was mit der Wohnung zu tun hat, das ist quasi ein Museum und ein Heiligtum. Das muss tipptopp sein. Und da ist sie nicht Gott, für wen das tipptopp sein muss, ob das für sie oder für mich oder für ihren Besucher, ich weiß es nicht. Und du sagst, das ist immer schlimmer geworden in den letzten Jahren. Das ist schlimmer geworden, richtig. Und sie ist überhaupt nicht zu... Hast du ihr denn schon mal gesagt, Mensch, geh mal zum Psychologen, da stimmt was nicht mit dir. Hast du es mal gesagt? Wenn ich das sage, dann nehme ich stark an, so, weil ich sie erkenne, dass sie mich dann... Dass sie mich dann verfluchen wird, weil... Dann glaubt sie nicht mehr, dass ich sie liebe. Ne? Das ist das Problem. Dann lass sie dich mal verfluchen, mal sehen, was dann passiert. Also das ist das Mindeste, Hans, was du sagen kannst. Domian, wenn wir beide, also ich und meine Frau, wenn wir im Hotel sind, am Wochenende oder im Urlaub, erkenne ich sie selbst nicht mehr. Da ist die wie losgelöst, und sie hat nochmal Spaß am Sex und am Leben. Ja, ne? Umso mehr ist das ein Indiz, dass, wenn sie in der Wohnung ist, wirklich etwas Gravierendes nicht mit ihr stimmt. Und das ist ein psychisches Problem. Das Haus ist von ihren Eltern. Ja? Also Die Eltern hatten damals das Haus auch immer tipptopp gehalten und sauber gehalten. Ne? Vielleicht okay. liegt es daran. Was willst du machen? Ja, ich würde entweder versuchen, das Haus zu verlassen. Ja, ja, also dass wir uns, was weiß ich, eine Eigentumswohnung holen. Vielleicht hängt es wirklich nur an diesem Haus. Ich vermute mal, dass es in der Eigentumswohnung genauso ist, aber ich weiß es nicht. Ja. Weil sie hier in Hotels eigentlich wohlfühlt oder auf dem Campingplatz oder im Wohnwagen, da guckt sie gar nicht danach, ob irgendwas dreckig ist. Das verstehe ich nicht. Das ist der Wahnsinn. Also, du bist nicht willens und du traust dich nicht, sie wirklich darauf anzusprechen, dass sie sich behandeln lassen sollte. Ich würde das schon gern machen. Nur ich habe halt Angst vor der Konsequenz, was da folgt. Ne? Ob sie da abdreht oder... Versuch's doch mal. Ich glaube ganz einfach, ich sag's deshalb auch so massiv, Hans, weil ich mir vorstellen könnte, dass auf Dauer, wenn das noch weiter viele, viele Jahre so geht, dass irgendwann auch dein Geduldsfaden reißt und dass die ganze Beziehung den Bach runtergeht. Mhm. Und das könnte man ja vielleicht bremsen, wenn das frühzeitig behandelt wird. Ich habe auch schon mit einem Kollegen drüber geredet, also ich schluck alles, ja. Ja, aber das irgendwann geht's nicht. Ne? Irgendwann geht's nicht. Alles, ja, du fühlst dich ja nicht wohl dabei. Richtig, ja. Ja. Ich möchte mal gerne, dass dich mein Psychologe noch ein bisschen berät, was man da so machen kann, und das könntest du ihr dann ja vorschlagen. Mein Psychologe heißt Peter. Wenn du jetzt auflegst, ruft der Peter dich gleich oder in ein paar Minuten zurück, Hans. Also irgendwas muss geschehen, finde ich. Kannst du, Domian, falls sie wirklich, es kann ja sein, sie ist bei ihrer Tochter, ja? Kannst du mal kurz winken und sagen, grüß dich, Hannelore, und wenn du es gehört hast, ja, ich winke mal lieber, Ruck, grün, lieber Hannelore, ruhig mal. Ja, also, lieber, ja, nee, im Ernst, also Hannelore, jetzt hast du unser Thema gehört. Ja, also wenn sie uns gehört hat, dann hat sie auch gehört, hast du gehört, Hannelore, was ich gerade gesagt habe, wenn dir was an deinem Mann gelegen ist und an der Ehe, dann unternimm was. Mach mal diesen Daumen hoch, Hannelore, das wird schon. Ja, das kapiert sie so auch. Ja, das wäre nett. Ne? Ja, also, okay. Wenn sie uns zugehört hat, wäre das ein guter Schritt. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und du kriegst ein paar Infos. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich. Gerne, Hans, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke, ciao. Und wir sind jetzt verbunden mit Andreas. Und Andreas ist 30. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Ich hoffe, man kann mich mit meinem Dialekt so verstehen. Ach, eigentlich ganz gut, ja. Was ist denn das für ein Dialekt? Ja, ich komme aus Halberstadt. Aus Halberstadt? Jo. Jo. Die Leitung ist ein bisschen seltsam. Ich höre mich immer so als Echo, aber naja. Geht's so besser? Wir versuchen es mal. Ja, ja, schon ein bisschen besser. Um was geht's denn? Ja, und zwar, ich bin bei Bundeswehr und da werde ich immer gehänselt, weil ich bin nur 1,52 Meter groß. 1,52 Meter? Ja, und da bist also du bei klein der eigentlich, nicht groß. Die Bundeswehr nimmt Männer, die 1,52 Meter groß sind? Ja, jedenfalls haben sie mich als SHZ-4 haben sie mich genannt. Ach, das wundert mich aber. Ja. Was machst denn du da? Ja, ich bin im Inzug, also so Sachen reparieren. So. Ne? Wie Sachen reparieren? Was reparierst du denn? Ja, Heizung und Fenster und so, also alles, was so kaputt gehen kann. Ja, Andreas, ich kriege einen Hinweis von meiner Regie. Wir müssen es abbrechen wegen der Leitung. Ich höre mich wirklich ganz seltsam und die Leitung ist irgendwie schlecht. Wir werden dich gleich nochmal anrufen, okay? Leg du mal bitte auf. Ja. Okay. Ja, bis gleich dann. Ja. Habt ihr das auch gehört? Ja, dass ich als Echo zu hören war? Oder habe ich das nur in meinem Kopf gehört? Ich weiß es nicht. Evelyn, 54, hallo. Ja, guten Abend, Domian. Ja, das ist schon klarer. Evelyn, um was geht's bei dir? Meine Mutter ist ein Messi, wie man so sagt. Das haben wir vor 10 Jahren schon herausgefunden. Also wir müssen uns, glaube ich, doch immer wieder mal erklären. Messi ist jemand, der vermüllt zu Hause. Ja, Sachen sammelt und gar nicht mehr weiß, was er eigentlich hat. Lebt deine Mutter alleine? Meine Mutter lebt jetzt seit 9 Jahren alleine. Mein Vater ist verstorben vor 9 Jahren. Wie groß ist die Wohnung? 5 Zimmer. Bielebad. Mhm. Boah. Und wie ziemlich groß und ja, sie hat alle Zimmer vollgemüllt. Beschreib mal, wie die Wohnung so aussieht. Ja, ziemlich unsauber mittlerweile. Viele Teppiche, viele, viele Schränke, alles Eiche, alles aus Belgien. Schöne Möbel, aber man sieht nichts mehr von den Möbeln. Und Die Schränke sieht man auch nicht mehr, weil man jede Zimmertür nur ungefähr 50 Zentimeter aufkriegt. Man kann dann um die Ecke gucken und sieht dann 1,63 Meter hoch nur Tüten. Ach. Und einen Schock gekriegt, als ich das vor 3 Monaten gesehen habe. Was ist denn in den Tüten drin? Ich habe ein paar Tüten aufgemacht und manchmal sind da nur Taschentücher drin oder Stoffe oder Kleidungsstücke. Undefinierbar. Aber so viele Tüten, Tausende in einem Zimmer. Sind da auch Sachen drin, die vermodern? Stinkt es da auch? Das war in der Küche und da stinkt es nicht mehr. Also da stinkt es nicht in den Zimmern, aber in Küche und Balkon konnte meine Schwester und ich sauber machen. Da haben wir 54 blaue Müllsäcke entfernen können und mein Schwager hat das dann entsorgen können. Das haben wir geschafft in 3 Tagen. Also das heißt, dann war die ganze Wohnung wieder ordentlich sauber? Nein, die ganze Wohnung nicht, nur Küche. Ach so. Ein kleiner Balkon. Daraus haben wir 54. Ach, ich dachte gerade, 54 ist für eine ganze Wohnung ein bisschen wenig auch. Nein, nur aus einem Zimmer und einem kleinen Balkon haben wir verdorbene Lebensmittel entfernt. Aus Kühlschrank, Kammer und Balkon. Wie alt ist denn deine Mutter? 79. Ist sie so eigentlich noch geistig fit? Geistig fit, sieht auch sehr gut aus, gar nicht so alt für ihr. Also vom Äußeren her nicht, sieht man nicht, dass sie 79 ist. Wenn du mit ihr darüber so ganz normal redest, über dieses Phänomen in ihrer Wohnung, wie stellt sie es denn dar? Wie rechtfertigt sie sich? Ja, zu Anfang, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, zu Anfang hat sie immer gesagt, ja, wir machen das zusammen, schön, dass du dich anbietest, mir zu helfen. Hm. Aber irgendwann hat sie abgeblockt und hat mich immer wieder vertröstet, nee, ich kann nicht, das geht jetzt nicht. Und dann bin ich halt durch eine List, während sie im Urlaub war, doch an einen Wohnungsschlüssel gekommen, den sie im Keller deponiert hatte und konnte dann in die Wohnung. Ja, und hab dann so einen Schock gekriegt, hab dann direkt meine Schwester angerufen und die kam dann zur Hilfe und dann haben wir das zusammen gemacht. Ach so, das heißt, diese Küche wurde sauber gemacht, als die Mutter im Urlaub war. Ja, Und dann stand sie plötzlich in der Tür. Ja. Früher als erwartet, also einen Tag früher. Mhm. Wir wollten das eigentlich fertig haben. Mhm. Dann habe ich erst gedacht, die kriegt einen totalen Anfall und wird hysterisch. Dann hat sie sich bedankt und fand das ganz toll. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, du willst doch diese Wohnung willst du doch nicht mal so hinterlassen. Denn es kann ja mal sein, dass dir was passiert. Ja. Und wir müssen diesen ganzen Scheiß entsorgen. Ich sagte, ich finde uns gegenüber unverschämt, das uns zu hinterlassen. Ja. Ich sage, wir können das doch gemeinsam noch schön machen, dass du dich auch hier wohlfühlst. Mhm. Hat es auch eingewilligt, ja, und einen Monat später hat sie uns nicht mehr reingelassen. Ach so. Die blockt jetzt wieder ab. Hat sie euch denn vorher, die Monate oder die Jahre davor, auch nicht in die Wohnung gelassen? Nein. Nie. Hat sie auch nicht. Hat diese Vermüllung vielleicht etwas mit dem Tod deines Vaters zu tun? Nein, das hat vorher schon angefangen. Das hat ungefähr vor 20 Jahren schon angefangen. Mein Vater hatte damit auch schon zu tun, aber dem konnte sie sich nicht so widersetzen. Da war immer nur ein Zimmer vollgestopft. Aber jetzt ist die ganze Wohnung so. Ich frage mich ja wirklich, wenn das eine 5-Zimmer-Wohnung ist, was die Frau da meterdick in den Zimmern liegen hat. Ja, das frage ich mich auch. Und der Keller kommt auch noch dazu. Der Keller ist so groß wie ich bin, 1,65 hoch. Ich konnte noch ungefähr 10 Zentimeter Kellerfenster sehen, der Rest ist zu. Kauft die denn immer noch Sachen? Die kauft auch immer noch ein. Und dann habe ich ihr auf den Kopf zugesagt. Ich sage, Mutti, was machst du mit den Tüten, die du jetzt eingekauft hast? Ich sage, guckst nur noch um die Ecke und schmeißt die auf den Haufen. Hm. Du kannst doch nirgendwo mal irgendwas hinpacken. Es ist doch alles voll. Hm. Also die finanziellen Mittel hat sie zum Kaufen? Ja, sie hat eine gute Rente von meinem Vater. Wir gönnen ihr das ja auch alles. Damit hat das nichts zu tun. Hm. Aber sie kann so nicht weitermachen. Aber sie hat jetzt gesagt, ihr kommt nicht mehr in die Wohnung, ihr Mädels? Nein, sie macht uns schlecht überall. Kommt sie denn zu euch zu Besuch? Nein, auch nicht mehr. Seitdem wir da in der Wohnung waren, hat sie mit uns absolut abgebrochen. Das ist jetzt wie lange her? In 3 Monate. Ja. Sie hat jetzt mit uns abgebrochen, sie macht uns überall schlecht, wo sie nur kann. Wir wollen nur was von ihr, wir rufen nur an, wenn wir Geld riechen und wir wollen ihr die Wohnung ausräumen und die teuren Gläser stehlen, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist vermutlich eine Mietswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Ja, und in dem Haus bin ich praktisch groß geworden in dem Mietshaus. Hm. Das ist 1958 gewesen. Da habe ich gewohnt, bis ich 24 war. Haben denn die Nachbarn, melden die sich nicht auch schon, dass die Gerüche hören? Die wissen das, aber die machen nichts. Und der Vermieter kümmert den sich um. Den Vermieter habe ich noch nicht angesprochen, das wollte ich, aber ich habe mich bisher nicht getraut. Ja. Das ist eine schwierige Lage. Das ist für mich, für uns alle eine schwierige Lage, aber meine ältere Schwester, die neben mir wohnt, die leidet darunter sehr. Ich meine, allein die Tatsache, dass der Kontakt zwischen euch und der Mutter so kaputt ist, ist schon schlimm genug. Das ist unheimlich traurig. Das ist ganz schlimm. Ja. Und auch die Tatsache, kann man helfen? Wir wollten ja auch nur helfen. Ihr wolltet helfen, ja. Aber dem zugrunde liegt natürlich auch eine schwere psychische Störung. Das ist ja klar. Da kann man mit sachlichen Argumenten kommen, wir räumen mal auf und so, kann man da nicht kommen. Da braucht man ja für immer diese Wohnung entblößert. Genau. Und wir wollen ja gar nichts wegnehmen. Ich habe ja nur immer vorgeschlagen, Mutti, komm, wir sortieren aus. Hier, das kommt weg, das brauchst du noch, das möchtest du eventuell noch haben. Das Problem aber ist, erstmal einen Überblick kriegt. Solange sie kein Problembewusstsein entwickelt dafür, kann man ihr ja auch gar nicht helfen. Mhm. Ja, das ist es ja. Aber ich möchte nicht, dass sie uns das mal hinterlässt, dass wir den ganzen Müll entsorgen müssen. Das ist eine Unverschämtheit. Das wird zwangsläufig so dann eventuell mal sein. Ja, die zeigen hinter mit uns auf Finger, also die zeigen mit uns auf Fingern, hier waren 4 Kinder und keiner hat sich um diese arme Frau gekümmert. Dabei ließ sie sich gar nicht helfen. Sagen wir mal so, was sie irgendwann hinterlässt, wir wollen hoffen, dass sie noch sehr lange lebt. Das wünsche ich mir ihr ja. Sagen auch. Wir mal, was sie mal irgendwann hinterlässt, finde ich, ist erstmal zweitrangig. Erstrangig finde ich die Frage, wie kann man ihr helfen? Ja, wie? Was kann man da machen? Ja, wie? Man kann die Frau ja nicht zwangsanweisen in die Klinik. Das wollen wir ja auch alles in nicht. Dem aber Moment, ich wollte sie auch schon mal bloßstellen. Ich wollte dem Vermieter Bescheid sagen, weil ich den aus der Kindheit ja schon kenne. Der ist ja in dem gleichen Alter wie ich. Das ist ja schon sein Elternhaus. Mit denen sind wir ja praktisch groß geworden. Ja. Also in Kinderschuhen. Ich könnte ihm sagen, hör mal, Michael, guck mal in die Wohnung unserer Mutter. Sie hat den Kontakt zu uns abgebrochen, aber da sieht es nicht gut aus. Das könnte ich tun. Dann würde ich sie aber sehr bloßstellen. Ja, also sagen wir mal so, in dem Moment, wo es vielleicht wieder, wahrscheinlich wieder so sich entwickelt, dass sie auch im Dreck und Schmutz lebt, so wie du es gerade erzählt hast, da besteht natürlich irgendwann die Gefahr, dass sie sich auch eine Krankheit holt, dass noch mehr eskaliert. Wenn die Quartiere wohnen würde, hätten da schon längst die Ratten Einfluss genommen, und mit das, Sicherheit. Und das hat natürlich auch eine Wirkung auf die anderen Mieter. Ja. In dem Fall kann man natürlich einen Schritt weitergehen, fände ich auch legitim, das über den Hausbesitzer zu machen. Ja, ich hab immer Angst, dass das auf meine ältere Schwester zurückkommt. Meine Mutter würde rauskriegen, dass ich das vielleicht war. Und meine Schwester kriegt das immer ab. Und meine Schwester ist unheimlich sensibel. Die ist zwar älter und hat eine unheimlich große Klappe, aber sie hat so einen weichen Kern, die geht da dran kaputt. Naja, also das müsst ihr beiden dann schon irgendwie durchziehen. Das Ziel ist ja letztendlich, der Mutter zu helfen. Ja. Und wenn das jetzt erstmal über mehr Druck vielleicht von Seiten des Hausbesitzers funktioniert. Ja, ich habe immer nur Angst, dass ich da was Verkehrtes mache. Ja, aber weißt du, man gar nichts macht, man kann sie ja auch nicht komplett in der Situation lassen. Nee, sie flüchtet auch immer, sie fährt laufende Meter weg, wir gönnen ihr das alles, das ist gar kein Thema. Sie fährt nach Bad Süssing in den Urlaub und sie macht sich schöne Zeit, das soll sie ja alles, aber ihre Wohnung ist eine Katastrophe. Gibt es denn niemanden, der so Zugang zu ihr hat? Nein, die lügt, meine Mutter lügt ja auch permanent. Sie lässt niemanden in ihre Wohnung rein. Es gibt keine Respektsperson, die sie achtet? Nein. Meine Mutter geht tanzen 2-mal in der Woche, das finden wir wunderbar. Wir sagen immer, wenn meine Mutter nicht mehr tanzen geht, dann müssen wir uns Sorgen machen. Mhm. Aber sie lässt niemanden rein. Mhm. So, dann würde ich mir das noch eine Weile angucken und den Schritt über den Hausbesitzer schon gehen. Vielleicht wird sie wachgerüttelt, wenn der Hausbesitzer... Ja, wenn sie bloßgestellt ist, dass sie sich vielleicht schämt. Ja, das habe ich auch gedacht. Dass sie kapiert. Hast du das zu ihr denn auch gesagt, Mama? Das habe ich ihr... Nein, hast du ihr gesagt, das ist eine Erkrankung, was du da hast? Ja, das weiß sie alles. Angeblich weiß sie alles. Sie hat ja auch zugestimmt, aber sie lehnt ja dann immer wieder ab. Okay, dann würde ich diesen Schritt gehen. Im Sinne der Mutter, nicht um ihr eins auszuwischen, sondern das meine ich auch nicht. Sie soll sich ja wohlfühlen da. Genau. Und weißt du, über kurz oder lang wird es sowieso kommen, dass die anderen Mieter sich vielleicht beschweren, wenn es zu sehr stinkt oder wenn da irgendwas Schlimmes noch passiert. Mhm. Ich würde es machen. Also ich würde das auch mit gutem Gewissen machen. Mhm. Letztendlich ist, wie gesagt, das Ziel der Mutter zu helfen irgendwann. Ja, dass sie irgendwann mal ihren Müll da wegkriegt. Genau. Weil sie ja sonst eine recht fidele Frau ist, ne, wie du sie schilderst. Ganz genau, die ist geistig fit, die fährt Auto, super. Die fährt in Urlaub und sie geht tanzen. Ja. Also, macht sich immer schick, man sieht ihr äußerlich überhaupt nicht an, dass sie nur eine alte Flampe ist. Ja. Ist aber wirklich wahr. Also Evelyn, in diesem Sinne, wir haben alles geklärt. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Zuhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Katharina, 33. Guten Morgen. Ja, moin. Hallo Domian. Hallo Katharina. Ja, mein Thema ist Panikattacken beim Autofahren. Oh, das ist nicht gut. Nee. Um vorweg zu sagen, ich wollte nur einfach grob mal wissen, ob du schon mal solche Fälle hattest, weil ich das Gefühl habe, wenn ich hier Leuten erzähle, dass es mir so geht, stehe ich allein auf weiter Flur. Beschreib doch mal, was das ist, genau. Ja, also ich bin eigentlich mein Leben lang Auto gefahren. Mit 17 habe ich Führerschein gemacht, bin immer nur auf der Autobahn gewesen. Aber seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, klappt es nicht mehr. Ja, was passiert dann? Ja, da passieren die Panikattacken. Da. Ja, wie sieht das aus? Die Augen drehen sich zurück, das rechte Bein schlackert, Schweißausbrüche und das Gefühl, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Also wir stellen uns vor, du fährst auf der Autobahn 120. Naja, 160, aber 160? Auch 120, auch da fängt es schon an, ja. Achso, es fängt eher an, je schneller du fährst. Ja, nee, ist im Grunde egal. Also es fängt eigentlich schon an, wenn ich auf die Autobahn mittlerweile rauffahren soll. Also nur auf Autobahn? Ja, ja. Im Stadtverkehr nicht? Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht. Okay. Nur, wenn ich weiß, ich fahre jetzt auf die Autobahn, nee, funktioniert nicht. Ja, wie oft ist denn das schon passiert? Naja, seit 2 Jahren fahre ich keine Autobahn mehr. Achso. Ja. Also ist es auch schon mal irgendwann damals auf der Autobahn passiert? Ja, richtig. Also ich habe 2 Schachtel am Tag geraucht und eben auch beim Autofahren. Das war auch jobbedingt teilweise, weil ich sehr viel im Vertrieb unterwegs war und bundesweit, ich sag mal, jeden Tag eine andere Stadt, anderes Hotel. Ich bin 10.000 Kilometer im Monat Auto gefahren. Und da waren die Zigaretten gang und gäbe. So, ich habe geraucht, habe mein Büro quasi auf meinem Beifahrersitz gehabt, habe telefoniert, habe alles getan. Dann hörte ich auf zu rauchen von heute auf morgen und hatte dann wieder eine Dienstreise und bin auf halber Strecke, ja, regelrecht das erste Mal überhäuft worden von diesen körperlichen Erscheinungen. Also wie du sie gerade anfangs ein bisschen geschildert hast. Aber wenn man Schweißausbrüche, Augen verdrehen, aber wenn keine Kontrolle mehr. Stopp, aber wenn du mit 160 die Augen verdrehst und das Bein schlackert, ist das ja eine hochgefährliche Situation. Richtig. Was hast du gemacht in der Situation dann? Ich bin auf dem Standstreifen erstmal gefahren. Das konntest du noch? Das konntest du ja, noch? Ja, das ging noch. So, erstmal stand dann so, okay, was hier passiert? Erstmal realisieren, was war das? Und dann, okay, wo ist jetzt der nächste Rastplatz oder Parkplatz, wie auch immer? Ja. Und habe versucht dann so langsam mich dem zu nähern, habe es dann auch geschafft, so, also wirklich dann, wo sich die ganzen anderen Autobahnfahrer ärgern, wenn jemand mit 80 auf der rechten Spur fährt, bin ich halt weitergefahren, aber wirklich mit nur noch Schweiß und Zittern und habe dann angehalten auf dem Parkplatz. Und seitdem fährst du dann nicht mehr Autobahn? Nee. Also das ist einmal auf der Autobahn passiert? Richtig. Einmal und seitdem nicht wieder? Doch, wie gesagt, ich habe es dann wieder versucht, aber dieses Gefühl und diese Reaktion kam wieder. Also wie viel Mal ist es insgesamt passiert? Ich habe mich nachts noch ganze 3 Mal getraut und dann nicht mehr, weil es einfach, das strengt an. Ist ja sonderbar. Auf der Landstraße, wo man vielleicht auch 80, 90 oder 100 fährt, hast du es nicht, aber auf der Autobahn hast du es. Ja. Was einem Angst machen kann, ne? Ja, hallo, natürlich, das ist fürchterlich. Und du siehst direkt den Zusammenhang zwischen dem Aufhören des Rauchens und diesen Panikattacken. Das sag ich jetzt. Also wenn ich klar mit Außenstehenden spreche, sage ich mal, du hast doch einen Knall, das hat nichts mit dem Rauchen zu tun. Interessant ist auf jeden Fall die Beobachtung von dir, dass es danach passiert ist. Ja. Interessant finde ich aber auch die Beobachtung, dass es nur auf der Autobahn ist, das finde ich merkwürdig. Ja. Das finde ich äußerst merkwürdig. Es ist nur Autobahn, also alles andere funktioniert. Wie geht's dir denn so im Allgemeinen, seelisch? Gut, ich habe gerade geheiratet. Also, mir geht's gut. Glückwünsche. Glückwünsche. Dankeschön. Ja. Was mir echt fehlt, ist, für mich war Auto immer Eigenständigkeit, Autonomie. Ich mache mein Ding, ich kann mich reinsetzen und fahr Verstehe. Los. Weißt du, ich glaube in diesem Fall, das ist wirklich ein Fall von Fachmann. Das muss ein Arzt, ein Psychologe sich angucken und sich damit beschäftigen. Vielleicht ist das relativ schnell zu knacken, das Problem. Also das heißt, du hast doch nicht irgendwelche Fälle in der Art gehabt? Also die nur bezogen auf Autobahnen sind sind, nein, das hatte ich noch nicht. Aber das heißt nichts. Panik zeigt sich in den vielfältigsten Formen. Ja, ist mir schon klar. Ich habe es ja auch getestet. Ich habe das nicht. Also Fahrstuhl, Flugzeug, ja, ja, genau. Habe ich ja, alles ja. nicht. Ja. Nein, nein, da klappt das alles. Also ich habe ja einen Fachmann hier sitzen. Möchtest du mit dem reden? Ja, gerne. So, das machen wir. Okay. Meine liebe Katharina, dein Grüße an deinen Ehe, an deinen Gatten. Dankeschön. Herzliche Grüße. Und du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Super, vielen Dank. Gerne, danke, tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Sven. Sven ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sven. Um was geht's? Ja, mein Thema ist jetzt leider ein bisschen kurz dran, aber ich würde es dir in schnellen Etappen sagen. Meine Beziehung läuft nicht mehr so, wie es sein sollte. Also wir sind eigentlich mehr oder weniger getrennt. Wir erwarten ein Kind. Und wie lange vorher zusammen gewesen? Ungefähr etwas über ein Jahr. Ja. Also wir haben uns kennengelernt, es war am Anfang nur eine Liebelei, eigentlich nur auf Sex basierend. Mhm. Daraus hat sich dann doch mehr entwickelt, ne, auch Gefühle entwickelt. Wir hatten ja jede Menge Spaß, aber ja, umso mehr ich sie kennengelernt habe, umso mehr habe ich aber auch gemerkt, dass ja, dass das zwischen uns nicht so ist, wie es sein sollte. Und wie gesagt, sie kriegt jetzt im November unseren Sohn. Mhm. Und ich habe halt Angst davor, dass sie irgendwann mal ihn als Druckmittel benutzt. Und ich stelle mich jetzt vor die Frage, baue ich eine Bindung zu dem Kleinen auf oder baue ich sie nicht auf? Weil ich denke mir mal, dass sie die, sie wird es als Druckmittel benutzen. Und da habe ich riesig Angst vor. Wie ist denn die Stimmung im Moment zwischen euch? Also wenn wir uns sehen, zoffen wir uns nur. Ne? Also es geht um Kleinigkeiten teilweise nur. Sie macht sich schon Gedanken über Schule oder Kindergarten. Mhm. Und das Kind ist noch gar nicht auf der Welt. Und es sind so Kleinigkeiten, die immer wieder dazu treiben, dass wir uns zoffen. Ne? Mhm. Also ich war jetzt vor kurzem im Urlaub und ich habe mich irgendwie nicht mehr gefreut, nach Hause zu kommen, weil sie mir halt nie das Gefühl gibt, wir sind ein Team. Ne? Ich meine, wir erwarten jetzt ein Kind. Ihr wohnt noch zusammen? Nein, nicht nein. mehr. Nein. Wir haben eine kurze Zeit lang zusammengelebt. Also ich verstehe jetzt grob die Problematik. Und deine Frage ist, entziehe ich mich der ganzen Geschichte komplett und auch entziehe ich mich dem Kind? Ja. Oder lasse ich mich darauf ein? Weil ich habe einfach Angst, dass sie irgendwann mal, mir ist wichtig, das gleiche Sorgerecht zu haben. Mhm. Und das kann sie oder will sie nicht. Mhm. Weil ich denke mal, dass sie es vielleicht dann doch irgendwann mal als Druckmittel benutzen möchte. Weißt du, was meine Meinung da ist? Die ist ganz eindeutig. Ich finde, gehen ist feige. Es ist dein Kind. Ich finde, dass du auch auf die Gefahr hin, dass sie es als Druckmittel benutzt, da musst du dann durch. Das musst du für dein Kind tun. Ich finde, du trägst Verantwortung und sicherlich wird dein Kind irgendwann würde auch fragen, wieso hast du nicht um mich gekämpft und wieso hast du nicht deine Rechte eingefordert? Ja, aber das Problem ist, dass sie ist einfach so engstirnig. Sie ist so. Was meinst du, wie viele Frauen es gibt? Was meinst du, wie viele Frauen in der Situation genauso sind, wie du es gerade schilderst? Die engstirnig sind, die ihre Macht ausspielen, die das Kind instrumentalisieren. Aber das kann doch nicht gut fürs Kind sein. Nein. Dann kann ich mich doch besser zurückziehen und sie Mutter sein lassen oder sie machen lassen, was sie will. Natürlich tut mir das weh, ja. Der Gedanke. Und ich kann ja nur sagen, wie ich das machen will. Ich würde nicht gehen. Ich würde nicht gehen, das wäre mein Kind. Ich würde ringen um einen einigermaßen ordentlichen Kontakt. Wenn das Kind das vielleicht auch ab und zu mal mitbekommt, dass das nicht so ganz sauber läuft. Aber da sind wenigstens Mama und Papa da. So, in einem anderen Fall, ist nur die Mama da und der Papa ist aus Feigheit, weil er Angst vor den Auseinandersetzungen hat, vorher gegangen. Nein, nicht aus Feigheit, sondern aus Rücksicht. Schutz. Ich will mich der Verantwortung erstellen. Ich will Papa sein, durch und durch. Aber sie lässt mich nicht, habe ich das Gefühl. Und noch ist es ja gar nicht da. Ja. Doch, das ist nicht da. Das Kind hat schon mehr Probleme, bevor es auf der Welt ist. Und das finde ich das Traurige. Ist natürlich eine komplett persönliche Einschätzungsfrage. Ich kann dir das ja nur so ganz privat, persönlich von meiner Seite aus beantworten. Ich wäre da der Kämpfer. Ja, ich will kämpfen. Ich glaube auch, dass du nicht glücklich würdest, wenn du irgendwann in ein, zwei Jahren denkst, Mensch, da ist mein Kind auf der Welt und ich weiß gar nichts von dem Kind und kann mich nicht drum kümmern. Und es ist doch schrecklich. Spiel das mal so ein bisschen durch in die nächsten Jahre. Ich spiele das durch und das macht mich auch so wütend, so traurig. Ich bin, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ja. Sven, ich muss unterbrechen, ja, die Sendung hört gleich auf. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Bis gleich, tschüss. In der Technik heute Nacht, Uwe Petersen und Tobias Linke. Morgen 1 Uhr Radio Live, WDR Fernsehen. Gute Nacht.